Telekom Doppelfernsprecher Hermannplatz Ecke Sonnenallee an Radio Apore. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehören einige verrottete Papiertaschentücher sowie unzählige Scherben. Zu den besonderen Grüßen ist zu sagen, dass hier heute der Wochenmarkt aufgebaut wird. Ahoi.